Urkundgabe 6617. Empfangen durch Bertha Dodde am 9.8.1956. Bekennen vor der Welt. So ihr für meinen Namen eintretet vor der Welt, leget ihr ein offenes Zeugnis ab für mich und mein Reich. Ihr bekennet mich als meine Anhänger und stellt euch also bewusst auf meine Seite. Und dann habt ihr voll und ganz eure Erdenaufgabe erfüllt. Ihr seid im freien Willen mein geworden. Ihr habt die Trennung vollzogen von meinem Gegner. Der Weg der Rückkehr zu mir ist beendet. Selbst wenn eure Vollendung noch nicht erreicht ist, auf Erden. Aber ein Rückfall zur Tiefe ist ewig nicht mehr möglich. Denn das Lichtreich hat euch schon aufgenommen. Und das Licht kann ewig nicht mehr verdunkelt werden. Wer mich gefunden hat, der lässt nun nicht mehr von mir, gleich wie ich nicht von ihm lasse, weil er mir nun angehört. Das offene Bekennen des Glaubens an mich hat meinem Gegner jegliches Recht genommen, denn der Entscheid ist nun gefallen, welchen Herrn ihr euch erwählt habt, und gegen euren Willen kann er nichts mehr ausrichten. Und so wisset ihr nun auch, wie hoch dieser Glaubensentscheid zu werten ist, den ihr alle noch ablegen müsset, und ihr erkennet daraus, dass es notwendig ist für die Menschheit, eine Zeit des Glaubenskampfes zu erleben, der sie zum offenen Entscheid zwingt. Denn es gibt viele Menschen, die sich selbst noch nicht klar sind darüber, ob und was sie glauben, die dann erst ernstlich Stellung nehmen zu den Glaubenslehren und sich durchkämpfen zum Bekennen oder Ablehnen, wenn sie ganz ohne Glauben sind. Denn geistige Fragen werden immer weniger erörtert. Und selten nur sind sie der Inhalt von Gesprächen oder ernsthaften Debatten. Und darum werden dann die Menschen sich mit solchen Fragen befassen müssen, wenn von ihnen eine klare Entscheidung für oder gegen mich gefordert wird. Viele werden bangen, viele entschlossen sein zur Ablehnung. Aber auch freudig bekannt wird mein Name werden von denen, die stets mit mir Verbindung hatten, die mich und meine Führung erkannt haben während ihres Erdenlebens und die meine Gegenwart so stark empfinden, dass sie laut und freudig Zeugnis ablegen und sich zu mir bekennen. Jegliche Angst wird ihnen fern sein, und hellen Geistes erkennen sie auch darin noch ein Zeichen des nahen Endes, dass von den Menschen das Bekennen des Glaubens gefordert wird. Und sie wissen also auch, dass mein Kommen nahe ist, und in dieser Gewissheit werden sie auch standhaft bleiben allen Bedrohungen gegenüber, weil sie glauben an meine Macht und Stärke, an meine Liebe und an die Wahrheit meines Wortes, das ihnen zugeleitet wurde und das sie auch ständig empfangen dürfen bis zum Ende. Und so ängstlich die Schwachgläubigen sein werden, so mutig und standhaft sind jene, weil sie die Kraft meinem Wort entziehen, weil sie meiner Gegenwart gewiss sind und darum keine Angst und Sorgen kennen in meiner Gegenwart. Weder irdische Versprechungen noch Drohungen können sie beirren oder wankend machen. Denn für ihr Leben fürchten sie nicht und der irdischen Güter achten sie nicht mehr. Denn sie hatten schon geistige Güter verkostet und also auch kein Verlangen mehr nach der Welt. Aber ihrer Mitmenschen wegen müssen sie in diesen Kampf mit hineingezogen werden, auf dass sich noch die Schwachen an ihnen aufrichten können, auf dass die Kraft des Glaubens offenbar werde an den meinen. So wie ihr Menschen mich bekennet vor der Welt, seid ihr mein und steht nun auch in meinem Schutz, und ich halte für euch wahrlich das Beste bereit. Ihr aber brauchet euch nicht zu sorgen, was für euch das Beste sein könnte. Ich werde euch so bedenken, dass ihr selig seid, ganz gleich, ob auf Erden oder im geistigen Reich. Aber den offenen Entscheid verlange ich von den Menschen. Ich begnüge mich nicht mit der inneren Anerkennung meiner selbst. Wenn der Anschein nach außen bestehen bleibt, dass der Mensch nicht mein Anhänger sei. Ich fordere ein Zeugnis für mich und meinen Namen, auch vor der Welt. Denn dann erst glaubet ihr lebendig an mich, und dann erst werdet ihr die Segnungen eines solchen Glaubens erfahren. Es wird sich meine Verheißung erfüllen, dass auch ich euch vor dem Vater bekenne, wie ihr mich vor der Welt bekannt habt, dass ihr also wieder als Kinder zum Vater zurückkehret, von dem ihr einst euch trennen wolltet und dies auch willensmäßig getan hattet, weil ihr mir eure Anerkennung versagtet, die ihr darum nun bezeugen müsset vor aller Welt. Amen.